Kundgabe 2784. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1943. Mangel an geistigem Wissen. Der Mangel an geistigem Wissen wird im kommenden Glaubenskampf ganz besonders zutage treten, weil nun die Menschen das vertreten oder annehmen werden, was sie überzeugt bejahen können, und die Unkenntnis auf geistigem Gebiet der Grund ist, weshalb sie jeglichen Glauben verwerfen und wieder ihn zu Felde ziehen. Nur der wissende Mensch kennt den Zusammenhang aller Dinge. Er weiß um den Sinn und Zweck der Schöpfung und die Erdenaufgabe des Menschen. Und da er nun tiefgläubig ist und alles überzeugt vertreten kann, erkennt er nun auch die Führung Gottes und seinen Willen. Und also ist sein Erdenweg um vieles leichter, trotz Anfeindung, durch die Welt. Und er wird die Proben des Glaubens siegreich bestehen. Denn das Wissen ist seine Waffe, seine Kraft und seine Stärke. Den wissenden Menschen kann nichts bedrücken, so wie er sich mit Gott verbunden weiß. Der wissende Mensch hat auch keine Zweifel über den Ausgang des Glaubenskampfes, wohingegen der Mensch ohne geistige Kenntnisse ständigen Zweifeln und Bedenken unterworfen ist, weil ihn die Überzeugung der Gläubigen zaghaft macht und er selbst wohl vermutet, aber keine Gewähr hat für die Richtigkeit seiner Vermutungen. Dem wissenden Menschen ist jede Phase des Glaubenskampfes verständlich. Ihn überrascht nichts, denn er weiß, dass alles so kommen muss, wie es durch das Wort Gottes den Menschen kundgetan wurde. Denn er selbst ist durch das Wort Gottes wissend geworden. Und also weiß er auch um den Ausgang eines Kampfes, der nur dem geistigen Licht gilt, weil die Finsternis gegen alles Lichtvolle zu Felde zieht. Und so wird auf der einen Seite gekämpft werden in blinder Wut gegen jeglichen Vertreter göttlicher Wahrheit. Es wird weder Weisheit noch Liebe zu erkennen sein in den Verfügungen, denen sich der Mensch unterordnen soll. Es wird kein Aufbau angestrebt werden, sondern lediglich ein Vernichtungswerk sich abspielen, das jeglichem geistigen Wissen gilt, das besonders die Organisationen betrifft, deren Lehren zum Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt anhalten, denn diesen wird der brutalste Kampf angesagt werden. Und der unwissende Mensch wird keine Erklärung dafür haben. Er wird den seichten Glauben an Gott noch hingeben und den Ausführungen derer Gehör schenken, die noch unwissender sind. Die wenigsten aber werden sich bei den Gläubigen Rat holen, die allein ihnen Aufklärung geben könnten. Und doch kann nur das Wissen ihnen das Weltgeschehen verständlich machen. Es kann nur der wissende Mensch wahrheitsgemäß den Mitmenschen die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit des Glaubenskampfes unterbreiten. Nur der wissende Mensch kann die Mitmenschen trösten und sie hinweisen auf den einen, der ihnen helfen kann und helfen wird, so sie sich ihm selbst anvertrauen und standhalten wider die Feinde. Und es werden diese wissenden Menschen überzeugend reden können, und es wird Gott selbst durch ihren Mund reden, um noch die schwachen, unschlüssigen Menschen zu gewinnen für sich, deren Willen noch nicht gänzlich Gott abgewandt ist und die ihn daher auch nicht ableugnen können. Und darum leitet Gott zuvor schon dieses Wissen zur Erde. Er bildet sich seine Streiter aus, indem er sie einführt in die Wahrheit und ihnen Kenntnis gibt über die kommende Zeit, auf dass sie erstarken an der Wahrheit seines Wortes, so die Zeit gekommen ist, da er sie zum Wirken für ihn benötigt. Amen.